Atem durch Sturm und Leere, geächtet im Gefängnisschiff, an Bord der Geistergaleere. Und er sprach, was sei los, um zu richten seine Sünder, so kolossal und unheilvoll. Es singt die Geistergaleere.